was für ein Unterschied ist zwischen den Gebeten, die wir an Gott und jenen, die wir an die Heiligen richten. Steht ein theologischer Unterschied. Zwischen den Gebeten, die wir an Gott und jenen, die wir an die Heiligen richten, besteht der Unterschied, dass wir Gott bitten, er möge uns als Urheber der Gnaden das Gute geben und uns vom Übel befreien. Gott ruft mir an als den, der die Gnade schafft, der Urheber der Gnade ist. Die Heiligen hingegen bitten wir, sie mögen uns als Fürsprecher bei Gott beistehen. Also wie die Mutter Gottes Mittlerin ist, bei Jesus Christus, der Mittler ist, zwischen Gott und dem Menschen, als Gott, durch seine menschliche Natur, die angenommen hat, uns die Gnade verdient hat und vermittelt, gibt es dann nach Christus eben die Mutter Gottes an einer besonderen Stelle und neben ihr, nach ihr, alle anderen Heiligen und die Engel. Als einer Mittler ist, schließt andere Mittler nicht aus. Solange wir die richtige Ordnung, die richtige Hierarchie einhalten. Im Himmel streiten sie auch zum Glück nicht. Wahrscheinlich deswegen werden wir nicht heiraten. Wir brauchen dann nicht streiten.